Wir begrüßen heute im Dramatikerstudio den Autor Heiner Müller im Gespräch mit Professor Rolf Rohmer, Rektor der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig. Und mit Herrn Horst Wandrei, Cheflektor des Buchverlages im Henschel Verlag Kunst und Gesellschaft. Heiner Müller ist uns ja lange kein Unbekannter mehr. Er nimmt mit seinem breiten dramatischen Schaffen, ich zähle etwa 12 Bühnenwerke im Überblick über sein Werk, mit seiner Lyrik vor allem und auch mit gelegentlicher Prosa, doch eine gewisse außergewöhnliche Stellung im Ensemble der DDR-Literatur, der zeitgenössischen Literatur ein. Viele der Älteren unter uns werden sich Aufführungen von ihm erinnern, Aufführungen etwa des Lohndrückers seiner Zeit in Leipzig, der Korrektur am Maxim-Gorki-Theater, der Weiberkomödie in der Volksbühne. Diese Inszenierungen fallen mir gerade ein, aber ich denke, dass die Volksbühne zum Beispiel auch die Szene Das Laken gebracht hat im Spektakulum 2. Also eine Reihe von theatralischen Ereignissen, die mit dem Namen Heiner Müller aufs Engste verbunden sind, die sicher auch viele und ich meine produktive Diskussionen ausgelöst haben und sicher auch die Frage nach der Herkunft dieses Autors, nach den Motiven seines Schreibens. Und da muss ich sagen, versagt eigentlich die auskunftgebende Literatur. Ich kenne also eine knappe Seite im Schriftstellerlexikon der DDR. Man weiß um deine Zurückhaltung in persönlichen und programmatischen Aussagen über dich, Heiner. Vielleicht können wir doch beginnen damit, dass wir dich einmal fragen, wo kommst du her? Wir kennen diesen sehr schönen Bericht, vom sehr schönen poetischen Bericht vom Großvater, der auch hier mal publiziert worden ist. Vielleicht kannst du uns noch einiges sagen über deine Herkunft und deinen Weg zum Schreiben. Ich finde das nicht so interessant eigentlich. Aber wenn du schon so fragst. Bitte. Ja, wie soll man das sagen? Also mein Vater war so das, ich weiß nicht, zweite Kind einer 10-Kinder-Familie, einer Arbeiterfamilie. Und er konnte gut schreiben in der Dorfschule und deswegen musste er Angestellter werden. Das war die einzige Chance, wenn man gut schreiben konnte. Und dadurch bin ich also der Sohn eines Angestellten geworden. Dann lief das eigentlich ganz normal. Das einzige Problem war, dass mein Vater auch politisch sehr engagiert war. Er war im KZ von 33 bis, ich glaube, 35. Dann später nochmal im Gefängnis. Und das hat sicher meine Kindheit sehr bestimmt, also diese Dinge. Und das kommt in irgendeiner Weise auch in den Arbeiten vor. Und mehr als das, was darin vorkommt, ist eigentlich nicht von Belang. Und was die Seite im Schriftstellerlexikon angeht, das liegt an mir, dass da nicht mehr drin steht, weil die schicken dann immer so eine Seite, wenn sie eine neue Auflage machen. Und da bin ich meist zu faul gewesen, die zu korrigieren oder zu ergänzen, so dass es immer bei der einen Spalte oder Seite geblieben ist. Seit ich da überhaupt drin vorkomme. Nun, ich fürchte, du kokettierst ein wenig mit der Faulheit, denn ich entsinne mich eines Interviews, wo du befragt nach deiner Arbeit an neuen Stücken sagtest, dass du stehend schreibst am Stehpult, weil wenn du sitzt, eben doch zu müde wirst und ja, die Geschichte dich nicht mehr so reizt. Ja. Ist das so? Ach, das ist was, das ist was ganz Konkretes, glaube ich. Bitte. Man kann Prosa schreiben im Sitzen und nur im Sitzen, da muss man sitzen bleiben dabei. Deswegen fällt es mir schwer, lange Prosa zu schreiben, weil man so lange sitzen bleiben muss. Und Stücke kann man wirklich nicht im Sitzen schreiben, weil das doch ziemlich eine gesamtkörperliche Angelegenheit ist. Dass, man muss gestisch schreiben, das heißt so, dass Schauspieler mit ihrem Körper etwas mit der Sprache anfangen können. Und das geht schon in den Vorgang des Schreibens ein und muss da schon angelegt sein. Man spielt ja auch die Rollen, die man schreibt, wenn man Stücke schreibt oder Dialoge. Das ist eine sehr interessante Begründung für diese Tatsache. Ich kenne jedenfalls keinen Stehenschreibens. Menschen, der Stücke schreibt im Sitzen. Oder? Wie erklärt sich aus deiner Gesamtentwicklung nun dann der tatsächlich praktische, schöpferische Schritt zum Schreiben? Gibt es da Besonderheiten, die für dich wichtig sind oder nicht? Naja, zunächst mal kann man nicht, selbst wenn man mit 10 Jahren anfängt zu schreiben und natürlich habe ich mit 10 Jahren schon mal was geschrieben oder versucht zu schreiben. Davon kann man nicht leben. Das dauert sehr lange, bis man davon leben kann. Deswegen muss man irgendeine Arbeit machen. Und Natürlich braucht man auch eine Kenntnis von Lebensbereichen und von verschiedenen Lebensbereichen, um überhaupt etwas schreiben zu können. Man kann nicht zu Hause bleiben und alles aus dem Kopf holen. Dann kommt dazu, dass ich bin, mein Schulbesuch zum Beispiel, ich war auf der Oberschule bis 1944. Dann wurde ich eingezogen für ein paar Monate und die Schule war unterbrochen. Dann fing der Schulbetrieb nicht gleich wieder an, ich musste arbeiten in der Zeit. Und der Schulbetrieb fing dann erst wieder an, ich glaube 46 oder 47 für mich. So dass ich mit 20 Jahren erst das Abitur gemacht habe. Und danach habe ich gearbeitet in Bibliotheken und in einem Betrieb ein halbes Jahr, aber völlig unqualifiziert. Also es ging darum, Drehbänke zu entrosten. Es war eine entsetzliche Arbeit. Aber es war ganz interessant, die mal gemacht zu haben hinterher. Dann habe ich versucht, in Berlin unterzukommen und habe so als Journalist und Mitarbeiter verschiedener Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet und immer wieder es war immer verbunden mit dem Versuch, Stücke zu schreiben. Und das erste, was dann aufgeführt wurde, war eben Lohndrücker, das war 58, die Aufführung, und von da ab war es eigentlich normal. Dein dramatisches Werküberblick, und um das geht es uns ja heute hier, so meine ich doch zwei besondere Einflüsse feststellen zu können. Und es wäre gut, wenn du im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Frage vielleicht auch dazu etwas sagst. Ich glaube, dass doch von ganz entscheidendem Einfluss war das Werk Brechts, ein episches, besser dialektisches Theater auf dein eigenes Schaffen. Wir sprachen im Zusammenhang mit dem Lehrstück ja schon davon. Und ich glaube, dass du eine doch sehr starke Affinität zur frühen Sowjetliteratur, Sowjetdramatik hast. Das zeigt sich ja gerade eben bei der Wiederaufnahme oder bei der Neuaufnahme des Gladkopf-Stoffes in der dramatischen Gestaltung. Ich habe eigentlich daran gedacht, von dem Moment ab, wo ich das Buch gelesen hatte, das war 1953 oder 54, glaube ich, erschien das zuerst bei uns. Da waren einfach ganz, ganz schlagend die Entsprechung zu unserer Geschichte, also die Geschichte zwischen dem Schumalow und seiner Frau, das ist eigentlich die größte Darstellung dieses Problems in einer nachrevolutionären Zeit. Diese Szene, Heiner, bringt mich wie so vieles in diesem Stück auf die Härte des geschichtlichen Prozesses, besonders was die Beziehungen zwischen den Menschen angeht. Ich habe Geschichte nie harmonisch erlebt und mich interessiert auch Harmonie eigentlich nicht. Vielleicht erinnerst du dich, es gibt einen Text von Goethe, wo er erklärt, warum er kein so typischer Dramatiker ist wie Schiller, weil er zu sehr am Ausgleich interessiert ist. Während Schiller immer auf die Zuspitzung der Widersprüche ging. Und das liegt auch schon in diesem speziellen Talent vielleicht, was sicher auch wieder von Biografie oder bestimmten Erlebnissen geprägt wird. Also ich habe bestimmte Schwierigkeiten mit der Abwesenheit. nein, nicht das nachzuvollziehen, aber mit dieser unbedingten Abwesenheit von Harmonie. Ja, das mag eine Übertreibung sein. Aber ich will das gerne gestehen. Das macht mir immer erneut zu schaffen, wenn ich ein Müllerstück zur Kenntnis nehme und es nachvollziehe. Ich glaube, das macht nicht nur dir zu schaffen, ich fürchte auch dem Publikum. Und in diesem Zusammenhang fällt doch auf, zum Beispiel, dass bei der Zementinszenierung im Ablauf der Bilder kaum eine Atempause, ein Verweilen, ein Ruhepunkt da ist. Und der Zuschauer von einer Szene in die andere gerissen wird, konfrontiert mit der grellen Realistik des Geschehens. Und ich glaube schon, dass das auch Aufführungen und Stücke von dir sind, die einen hohen intellektuellen Anspruch an den Zuschauer stellen. Ist das so? Was erwartest du vom Zuschauer? Ich habe schon Zuschauer in meinen Stücken schlafen sehen. Also so intensiv kann das nicht sein. Das mal konstatieren. Ja. Naja, was heißt intellektuell? Ich glaube nicht, dass ein Zuschauer im Theater ein Stücktext Wort für Wort verstehen kann, also intellektuell verstehen kann. Das Verstehen im Theater geht doch viel mehr über ein Gesamtbild, einen Gesamteindruck von einem Arrangement oder Bewegung von Schauspiel, einer Geste im Zusammenhang mit einem Text. Ja, aber bei dir hat man den Eindruck, dass es noch den lesenden Nachvollzug braucht, um das Stück ganz zu verstehen. Das ist also wenn dieser Eindruck entsteht, liegt es an den Inszenierungen. Möchtest du speziell zur Rolle der Kommentare in diesem Stück noch etwas sagen? Es gibt ja dann noch den großartigen letzten, den in dieser Aufführung die Felicitas Ritsch spricht, Herakles 5 überschrieben und Herakles 2. Und ich meine schon, dass die Frage nicht unberechtigt ist, ob mit diesen sehr ausladenden Kommentaren im szenischen Geschehen nicht doch eine gewisse Überforderung des Zuschauers vorliegt, der eventuell aussteigen könnte aus dem Geschehen. Ja, ich habe auch schon den Verdacht gehabt, dass man sie weglassen kann. Aber ich glaube das jetzt nicht mehr. Ich glaube, es hängt nur davon ab, was einem dazu einfällt. Ich empfinde diese Art der Gestaltung als Ausweitung, wie soll ich einmal sagen, des Geschichtsraumes, in dem der Vorgang sich abspielt, ohne dass die Geschichte selbst gegeben ist. Eine Art assoziativen, gedankenreichen Ausweitung des Geschichtsraumes, des Denkraumes auch, der mit der Handlung verbunden ist. Die antike Tragödie ist entstanden eigentlich mit der Klassengesellschaft. Und da werden beschrieben die Konflikte bei der Entstehung der Klassengesellschaft. Und da es jetzt sehr allgemein gesagt um die Aufhebung der Klassengesellschaft geht, bietet sich an, diese Formen, diese Mythen neu zu sehen und neu zu untersuchen. Man kann sie von diesem neuen Ansatz her und von diesem Endpunkt her neu sehen. Die Stücke gewinnen eine ganz andere weltgeschichtliche Dimension durch die Einbeziehung des antiken Mythos, denke ich nicht? Und das ist ja wohl auch die Absicht. Offenbar. Auch weil vorhin noch einmal die Rede da war von der Beziehung Bühne-Zuschauerraum, möchte ich in diesem Zusammenhang noch einmal fragen, stellt das nicht besondere Anforderungen an den Zuschauer? Also es stellt besondere Anforderungen an den Zuschauer, zweifellos. Können die heute bereits vorausgesetzt werden? Was ist da die Erfahrung des Dramatikers mit seinen Stücken im Prozess der theatralischen Vorstellung? Ja, gibt es manchmal Schwierigkeiten, aber vielleicht doch mehr dadurch, dass Leute sich einschüchtern lassen, wenn sie einen griechischen oder einen mythologischen Namen hören, dann denken sie, sie verstehen das nicht. Und ich glaube, dass man aber die Sachen meist verstehen kann, auch ohne was über Prometheus zu wissen. Also zum Beispiel diesen Text da in Zement. Da wird eine Geschichte erzählt und der kann auch Otto heißen. Und die Geschichte für sich ist verständlich. Warum schreibst du Stücke? Ach, das ist eigentlich ganz simpel. Mein Vater hatte, als ich 9 Jahre alt war, glaube ich, ungefähr, irgendwo hinten im Bücherschrank stehen so eine Prachtausgabe von Casanovas Erinnerungen. Und die war illustriert und so in 4 Farbdruck, fürchterliche Dinger. Und immer wenn ich allein zu Hause war, habe ich die vorgekramt, habe ich irgendwann entdeckt. Und mein Vater meinte, das wäre nicht so gut für mich, weil die Illustrationen waren sehr schwül. Und da hat er dann irgendwann, diese Ausgabe eingetauscht gegen Heppe, Schiller und Körner bei irgendeinem Kollegen. So dass ich immer an der Stelle, wo vorher Casanova standen, Heppe und Schiller stehen sah. Und da musste ich das lesen. So kam es zur Dramatik. Und dadurch kam ich zur Dramatik. Mhm. Heiner, eine Frage noch zum Gesamtwerk und auch zu Zement speziell. In deinem Werk spielen tragische Aspekte eine große Rolle. Man hat dich gelegentlich sogar als Tragiker bezeichnet, also als einen Dichter, dem es besonders um die Tragödie zu tun ist. Das ist auffällig und, glaube ich, nicht bestreitbar im Werk. Hängt das mit besonderen Ansichten von der Entwicklung der Geschichte oder von der Entwicklung in der Geschichte zusammen? Oder wie würdest du selbst dich dazu verhalten? Ich meine, jede Theorie mit Ausschließlichkeitsanspruch, also auf Komödie oder Tragödie, ist natürlich schwachsinnig. Ich habe auch Komödien geschrieben und wenn mir eine einfällt, werde ich das auch weitermachen. und daneben du denkst an die Weibel- Tragödien oder die Mischform. Ja. Und ich sehe da nichts, was sich ausschließt. Die Frage ist, wie man das Tragische definiert, was man darunter versteht. Ich fand mal sehr gut einen Satz, ich glaube, von Ilja Ehrenburg, der sagte, wenn die sozialen und ökonomischen Probleme gelöst sind, dann beginnt die Tragödie des Menschen, das heißt seiner Endlichkeit. Mhm. Dann wird es erst ein Problem, dass man stirbt. Also das ist auch, ich meine, nur ein Beispiel für eine Definition von Tragödie, die man überhaupt nicht ausschließen kann. Nämlich da eines Satzes aus deinem Kommentar zu Zement, wo du sagst, dass die Schüsse am Bremsberg in der Verteidigung des Werkes mithören lassen müssen, die Schüsse von heute, ich glaube, in Chile und die damaligen Auseinandersetzungen in Vietnam. Ich glaube, dass dieser welthistorische Aspekt, dieser internationalistische Gehalt, nennen wir es einmal so, doch recht bezeichnend und typisch ist für das Werk, speziell auch für Zement. Und so gesehen, glaube ich, sollte das ergänzend gesagt werden dazu. Aber ich möchte zum Abschluss noch bemerken, dass Heiner Müller einer der Autoren ist, die inzwischen auch eine Sammlung der wesentlichsten Stücke seines Schaffens in einem Band des Henschel Verlages bekommen haben. Du hast, soweit ich weiß, doch recht gute Kontakte zu den Theaterbesuchern, nicht nur, sondern auch, wie wir vorhin gehört haben, zu den Produktionsstätten. Deine Arbeit als Dramatiker hast du auch irgendwie als operative gesellschaftliche Aufgabe angefasst. Gehen wir ganz weit zurück, bis hin zum Klettwitzer Bericht über Lohndrückerkorrektur und so weiter. Was haben diese Zuschauer nun selbst eingebracht für deine Arbeit, für dein Schaffen, und gibt es da Beispiele? Ich erinnere mich der gemeinsamen Arbeit mit Gerhard Winterlich an Horizonte. Ein Stück, das ein Laienspiel war, das in Schwedt spielt und das du in eine Bühnenfassung für die Volksbühne gebracht hast. Ich könnte mir denken, dass es also nach Begegnungen sowohl mit den Arbeitern in der Produktion als auch mit den Besuchern von Proben und so weiter gegeben hat. Ja, das war kein Meisterwerk, aber das war auch nicht die Absicht. Gewiss. Interessant daran war, dass das von Anfang an ziemlich kollektiv gemacht wurde. Das heißt, ich habe geschrieben und es wurde darüber geredet und dann habe ich neu geschrieben. Und noch während der Proben haben wir geändert, wir haben improvisiert, auch die Schauspieler haben Szenen improvisiert. Das ist eine hübsche Geschichte, dann haben wir das erzählt. Ja, dann haben wir das fixiert und dann habe ich in einer halben Stunde die Szene geschrieben. Ja. Dann habe ich, wenn es nicht ging, in einer halben Stunde eine neue geschrieben. Und da fand ich ganz angenehm, dass die Bühnenarbeiter fingen an, mich ernst zu nehmen daraufhin, weil sie meinten, der kann so schnell dichten. Und es interessierte sie, also das rein Handwerkliche daran. Und dass das eben in einer halben Stunde geht, dass man eine Szene umschreibt. Kann. Ja. Und das ist eine Arbeit, die zu der es viel zu wenig Gelegenheit gibt bei unserem normalen Theaterbetrieb. Weil der Repertoirebetrieb natürlich das kaum noch hergibt, also eine lange Zeit, das hat ein halbes Jahr gedauert, glaube ich, wo man das probiert, was anders probiert und umschreibt und wieder probiert. Also was es bei Brecht noch gab. Und kurz danach, aber jetzt wird es immer schwerer, so einen Platz zu finden. Das braucht man aber, glaube ich, damit man mit dem Theater umgehen lernt. Sicher wird es diese Theater, die den Autoren mehr Freiraum einräumen, in der Zukunft geben. Ich glaube, es ist für das dramatische Handwerk des Schreibens von Stücken ganz wichtig, dass Theater Partner sind. Denn die Stücke sind ja nicht nur Literatur, sie sind auch Literatur, sie brauchen die szenische Erprobung und sie sind ja, haben ja noch zahlreiche andere Komponenten, die eben nur im Theater zu erproben sind. Ich möchte damit eigentlich zum Schluss kommen und mich sehr herzlich bedanken, Heiner, bei dir für die Aufgeschlossenheit und Bereitschaft, alle unsere sicher nicht immer leichten und unproblematischen Fragen zu beantworten. Herzlichen Dank.